Zeichen des Erstaunens. Nach einer Weile sagte er, »Auf den ersten Blick dachte ich, ihr selber seid Orks. Doch nun sehe ich, dem ist wohl nicht so. Ihr kennt die Orks sogar sehr schlecht, wenn ihr glaubt, sie auf diese Weise jagen zu können. Sie waren fixe Burschen, gut bewaffnet und nicht wenige. Der Jäger wäre schnell zum Wild geworden, hättet ihr sie je eingeholt. Aber an euch ist etwas Fremdartiges, Streicher.« Er musterte den Waldläufer abermals mit seinen klaren, hellen Augen. »Was für ein Name? So heißt doch kein Mensch. Und fremdartig ist auch eure Kleidung. Seid ihr plötzlich aus dem Boden gewachsen? Wie konntet ihr unseren Blicken entgehen? Seid ihr vom Elbenvolk?« »Nein«, sagte Aragorn. »Nur einer von uns ist ein Elb, Legolas aus dem Elbenreich im fernen Düsterwald. Aber wir sind durch Lothlorien gekommen, und die Geschenke und die Gunst der Herrin begleiten uns.« Wieder sah der Reiter sie voll Erstaunen an, aber sein Blick wurde streng. »Also gibt es tatsächlich eine Herrin des Goldenen Waldes, wie in alten Geschichten berichtet wird. Wenige nur entkommen ihren Netzen, heißt es. Dies sind seltsame Zeiten. Aber wenn ihr bei der Herrin in Gunst steht, seid ihr vermutlich ebenfalls Netzspinner und Hexenmeister.« Er wandte einen eisigen Blick zu Gimli und Legolas hin. »Warum sagt ihr beiden nichts? Seid ihr stumm?« fragte er. Gimli stand auf und stellte sich breitbeinig vor ihn hin, die Hand am Griff seiner Axt, und seine dunklen Augen funkelten. »Sag mir erst deinen Namen, du Pferdeherr, und dann sag ich dir meinen und noch einiges des Weiteren«, sagte er. »Was das angeht«, sagte der Reiter auf den Zwerg hinabblickend, »so sollte der Fremde sich zuerst zu erkennen geben. Doch ich heiße Eomer, Eomunds Sohn, und man nennt mich den dritten Marschall der Riddermark.« »Dann, Eomer, Eomunds Sohn, dritter Marschall der Riddermark, lass dich von Gimli Gloins Sohn, dem Zwerg, vor dummen Sprüchen warnen. Du redest schlecht von einer Dame, die weit schöner ist, als du dir vorzustellen vermagst, und nur dein Unverstand kann dich entschuldigen.« Eomers Augen blitzten, und die Männer von Rohan drängten unter zornigem Geraunen näher heran und schoben ihre Speerspitzen vor. »Ich würde dir den Kopf herunterhauen, werter Herr Zwerg, mitsamt Bart und allem, wenn er nur ein wenig höher überm Boden stünde«, sagte Eomer. »Er steht nicht allein«, sagte Legolas, und schneller als man es sehen konnte, hatte er den Bogen gespannt und den Pfeil auf der Sehne. »Tot wärest du, ehe dein Streich fällt.« Eomer hob sein Schwert. Und die Sache wäre wohl übel ausgegangen, doch Aragorn sprang dazwischen und hob die Hand. »Verzeih, Eomer«, rief er, »wenn du mehr erfahren hast, wirst du verstehen, warum du meine Gefährten erzürnt hast. Wir führen nichts Böses gegen Rohan oder einen seiner Bewohner im Schilde, ob Mensch oder Pferd. Willst du uns nicht erst anhören, bevor du die Waffen sprechen lässt?« »Das will ich«, sagte Eomer und senkte die Klinge. »Doch wären Wanderer in der Riddermark gut beraten, wenn sie sich in diesen ungewissen Tagen weniger hochfahrend zeigten. Sag mir zuerst deinen wahren Namen.« »Zuerst sag mir, wem du dienst«, sagte Aragorn. »Bist du Saurons, des dunklen Herrn von Mordor, Freund oder Feind?« »Ich diene nur dem König der Mark, Theoden, Tengels Sohn«, sagte Eomer. »Dem Herrn des fernen Schwarzen Landes dienen wir nicht. Doch stehen wir auch noch nicht in offenem Krieg mit ihm. Und wenn ihr vor ihm auf der Flucht seid, verlasst lieber dieses Land. Wir haben jetzt Unruhe an allen Grenzen und sehen uns bedroht. Doch wünschen wir nur, frei zu sein und weiter so zu leben, wie wir immer gelebt haben, und unseren Besitz zu wahren. Wir dienen keinem fremden Herrn, er sei gut oder böse. In besseren Zeiten haben wir Gäste freundlicher empfangen. Doch in diesen Tagen findet uns der unerwünschte Fremde kurz angebunden und hart. Nun sprich du. Wer bist du? Wem dienst du? Wer hat dich geheißen, in unserem Land Orks zu jagen?« »Ich diene niemandem«, sagte Aragorn. Doch wer Sauron dient, den verfolge ich, egal in welches Land er geht. Wenige Sterbliche wissen über Orks besser Bescheid als ich. Und auf diese ungewöhnliche Weise verfolge ich sie jetzt nicht aus Leichtfertigkeit. Die Orks, hinter denen wir her waren, haben zwei meiner Freunde gefangen genommen. In einer solchen Notlage wird einer, wenn er kein Pferd hat, zu Fuß gehen. Und er wird nicht erst die Erlaubnis einholen, die Spur verfolgen zu dürfen. Und die Kopfzahl seiner Feinde wird er nicht anders als mit dem Schwert feststellen wollen. Ich bin nicht waffenlos. Zurück. Die elbische Schwertscheide glitzerte, als er sie packte, und Andurils Klinge leuchtete wie eine Flamme, als er es plötzlich herausriss. »Elendil«, rief er, »ich bin Aragorn, Arathorns Sohn, und man nennt mich Elessar Elbenstein, den Dunadan Elendils und Isildurs Erben von Gondor. Hier ist das Schwert, das zerbrochen war und neu geschmiedet ward. Willst du mir helfen oder mich hindern? Triff schnell deine Wahl.« Gimli und Legolas betrachteten ihren Gefährten mit Staunen, denn so hatten sie ihn noch nie erlebt. Er schien gewachsen, Eomer dagegen geschrumpft zu sein. Und sein Gesicht, obwohl aus Fleisch und Blut, ließ sie plötzlich an die Macht und Majestät denken, die aus den Mienen der steinernen Könige sprach. Legolas schien es für einen Moment, als flackerte eine weiße Flamme um Aragorns Stirn, wie eine leuchtende Krone. Eomer trat einen Schritt zurück, und seine Miene verriet Scheu. Er schlug die stolzen Augen nieder. »Wahrhaftig! Was für Zeiten!« murmelte er. »Traum- und Sagengestalten erwachen zum Leben und springen plötzlich aus dem Gras auf. Sag mir, Herr, was dich herführt,« sagte er, »und was hatten die dunklen Worte zu bedeuten? Seit langem ist Boromir, Denethors Sohn, schon fort, um die Antwort zu erfahren, und das Pferd, das wir ihm geliehen haben, kam reiterlos zurück. Welche Schicksalsbotschaft bringst du uns aus dem Norden?« »Den Aufruf zu einer Entscheidung,« sagte Aragorn. »Sage dies zu Theoden, Tengels Sohn. Offener Krieg steht ihm bevor. Seite an Seite mit Sauron oder gegen ihn? Niemand wird mehr so leben können, wie er immer gelebt hat, und nur wenige werden bewahren können, was sie ihren Besitz nennen. Doch von solch großen Dingen reden wir später. Wenn es die Umstände erlauben, werde ich selbst den König aufsuchen. Jetzt bin ich arg in Nöten und bitte um Hilfe oder wenigstens um Nachricht. Du hast gehört, dass wir eine Horde Orks verfolgen, die unsere Freunde verschleppt haben. Was kannst du uns dazu sagen?« »Dass ihr sie nicht weiter zu verfolgen braucht. Die Orks wurden vernichtet.« »Und unsere Freunde?« »Wir haben nur Orks gesehen.« »Das ist merkwürdig«, sagte Aragorn. »Habt ihr die Getöteten untersucht? Habt ihr keine anderen Leichen als solche von Orks gefunden? Sie wären klein gewesen, nur so groß wie Kinder in euren Augen, unbeschuht und in Grau gekleidet.« »Es waren keine Zwerge oder Kinder dabei«, sagte Eomer. »Wir haben die Getöteten gezählt und ausgeplündert, dann die Kadaver auf einen Haufen geworfen und verbrannt, wie es bei uns Sitte ist. Die Asche raucht noch.« »Wir sprechen nicht von Zwergen oder Kindern«, sagte Gimli. »Unsere Freunde sind Hobbits.« »Hobbits«, sagte Eomer. »Was sind das für welche? Ein seltsamer Name.« »Ein seltsamer Name für ein seltsames Volk«, sagte Gimli. »Aber an diesen Hobbits liegt uns sehr viel.« »Anscheinend habt auch ihr in Rohan von dem Spruch gehört, über den man sich in Minas Tirith Gedanken macht. Darin ist von dem Halbling die Rede.« »Die Hobbits sind Halblinge.« »Halblinge«, sagte der Reiter, der neben Eomer stand und grinste. »Halblinge? Aber das ist doch nur ein Völkchen aus alten Liedern und Kindermärchen aus dem Norden. Wo sind wir denn? Laufen wir hier in Sagen herum? Oder auf der grünen Wiese am helllichten Tag?« »Der Mensch kann hier und dort sein«, sagte Aragorn. »Denn nicht wir, sondern die Menschen, die nach uns kommen, schaffen die Sagen unserer Zeit.« »Die grüne Wiese, sagst du?« Das ist ein gewaltiger Sagenstoff, obwohl du am helllichten Tag darauf herumläufst. »Die Zeit drängt«, sagte der Reiter zu Eomer, ohne sich um Aragorn weiter zu kümmern. »Wir müssen machen, dass wir nach Süden kommen, Marschall. Überlassen wir diese Verrückten ihren Hirngespinsten. Oder sollen wir sie fesseln und vor den König bringen?« »Still, Eotain«, sagte Eomer in seiner Muttersprache. »Lass mich eine Weile allein. Sag der Eoret, sie soll sich am Weg sammeln und bereit machen für den Ritt zur Endfurt.« Eotain beiseite und sprach zu den anderen. Gleich darauf zogen sie sich zurück und ließen Eomer mit den drei Gefährten allein. »Alles, was du sagst, ist seltsam, Aragorn«, sagte er. »Doch sprichst du die Wahrheit, so viel ist klar. Die Menschen der Mark lügen nicht und sind daher nicht leicht zu täuschen. Aber du hast mir nicht alles gesagt. Willst du jetzt nicht des Näheren über dein Vorhaben sprechen, damit ich urteilen kann, was zu tun ist?« »Ich bin vor vielen Wochen von Imladris, wie es in dem Spruch genannt wird, aufgebrochen. Mit mir ging Boromir von Minas Tirith. Meine Absicht war, zusammen mit Denethors Sohn in diese Stadt zu gehen, um seinem Volk im Krieg gegen Sauron beizustehen. Doch ich reiste mit anderen in einer Fahrtgemeinschaft, die noch andere Geschäfte hatten. Von denen kann ich jetzt nicht sprechen. Gandalf der Graue war unser Führer.« »Gandalf«, rief Eomer aus, »Gandalf Graumantel kennen wir in der Mark. Doch sein Name, muss ich dir sagen, ist nicht länger das Losungswort, das dir die Gunst unseres Königs erschließt. Seit Menschengedenken war er oft im Lande zu Gast. Er kam und ging, wie ihm beliebte. Bald alle paar Wochen, bald viele Jahre nicht. Immer ist er der Vorbote seltsamer Ereignisse. Manche sagen heute, er bringe Unglück. Und tatsächlich, seit er im Sommer zum letzten Mal da war, ist alles schiefgegangen. Damals fing unser Streit mit Saruman an. Bis dahin hatten wir Saruman als Freund betrachtet, aber dann kam Gandalf und warnte uns, in Isengard werde zum Krieg gerüstet. Er selbst, sagte er, sei im Orthanc gefangen gehalten worden und nur mit knapper Not entkommen, und er bat um Hilfe. Doch Theoden wollte nicht auf ihn hören, und so ging er fort. Sprich in Theodens Gegenwart nicht von Gandalf, allein der Name schon versetzt ihn in Wut. Denn Gandalf hat sich den Hengst namens Schattenfell genommen, das edelste von allen Rossen des Königs, den Herrn der Meeras, die nur der König selbst reiten darf. Denn der Stammvater ihrer Rasse war Eorls großes Pferd, das die Sprache der Menschen verstand. Vor 7 Nächten nun ist Schattenfell zurückgekehrt. Doch des Königs Zorn ist darum nicht geringer geworden, denn nun ist das Pferd unbezähmbar und lässt keinen Menschen an sich heran. »Dann hat Schattenfell aus dem hohen Norden allein heimgefunden«, sagte Aragorn, »denn dort hat Gandalf sich von ihm getrennt.« »Oh weh, Gandalf wird ihn nie wieder retten. Ins Dunkel gestürzt ist er in den Minen von Moria, und er kehrt nicht wieder.« »Eine schlimme Nachricht bringst du«, sagte Eomer, »wenigstens schlimm für mich und für viele andere, wenn auch nicht für alle, wie du merken wirst, wenn du zum König kommst.« »Schlimmer als irgendwer in diesem Land ermessen kann, obwohl ihr die bitteren Folgen spüren werdet, ehe das Jahr viel älter geworden ist«, sagte Aragorn. »Doch wenn ein Großer fällt, muss ein Geringerer sein Werk fortsetzen. So ist mir die Aufgabe zugefallen, unsere Fahrt auf dem langen Weg von Moria anzuführen. Durch Lorien sind wir gekommen, über das du wirklich erst die Wahrheit erfahren solltest, ehe du wieder davon redest, und dann viele Meilen weit den großen Strom hinunter bis zum Raurosfall. Dort wurde Boromir von denselben Orks getötet, die ihr vernichtet habt.« »Alles, was du sagst, ist Schmerzensbotschaft«, rief Eomer entsetzt. »Viel Leid bringt sein Tod über Minas Tirith und über uns alle. Er war ein wackerer Mann, alle rühmten ihn. In die Mark kam er nur selten, denn immer kämpfte er in den Kriegen an den Ostgrenzen. Aber ich habe ihn kennengelernt. Mehr wie einer von Eols munteren Söhnen als wie die ernsten Menschen von Gondor kam er mir vor. Und wahrscheinlich wäre er zu seiner Zeit ein großer Führer seines Volkes geworden. Doch aus Gondor haben wir von seinem Tod keine Nachricht erhalten. Wann ist er gefallen?« »Heute ist der vierte Tag, seit er tot ist«, sagte Aragorn. »Und am Abend jenes Tages sind wir von Parth Galen aufgebrochen.« »Zu Fuß?« rief Eomer. »Ja, so wie du uns siehst.« Eomer machte große Augen. »Streicher ist ein zu schäbiger Name. Arathorns Sohn«, sagte er, »Flügelfuß sollte ich dich nennen. In mancher Methalle wird diese Tat der drei Freunde besungen werden. 40 Wegstunden und 5 habt ihr zurückgelegt, ehe der vierte Tag verstrichen ist. Zäh ist Elendils Geschlecht. Doch was kann ich jetzt für euch tun, Herr? Ich muss eilends zurück zu Theoden. Vor meinen Männern musste ich die Zunge im Zaum halten. Zwar haben wir noch keinen offenen Krieg mit dem Schwarzen Land, und manche, denen der König sein Ohr nicht verschließt, geben feigen Rat. Doch der Krieg kommt. Von unserem alten Bündnis mit Gondor werden wir nicht abfallen. Solange Gondor kämpft, werden wir es unterstützen. So sage ich und so sagen alle, die zu mir halten. Ich bewache die Ostmark, den Bezirk des dritten Marschalls. Alle unsere Herden und ihre Hirten habe ich über die Entwasser zurückgezogen, und nun ist niemand mehr hier, außer Wachtposten und Kundschaftern auf schnellen Pferden. »Keinen Tribut?« sagte Gimli. »Das tun wir nicht, und wir haben es nie getan«, sagte Eomer und ließ die Augen zornig aufblitzen. »Allerdings ist mir zu Ohren gekommen, dass diese Lüge über uns verbreitet wird.« »Vor einigen Jahren wünschte der Herr des Schwarzen Landes, Pferde von uns zu kaufen, und bot einen hohen Preis. Aber wir haben das Geschäft abgelehnt, weil er von den Tieren schlechten Gebrauch macht. Dann schickte er Orks zum Plündern. Sie nehmen mit, was sie in die Finger bekommen, aber vor allem haben sie es auf schwarze Pferde abgesehen. Und von denen haben wir jetzt nur noch wenige. Daher bekämpfen wir die Orks ohne Erbarmen. Doch die größten Sorgen haben wir zurzeit mit Saruman. Er fordert die Herrschaft über dies ganze Land. Und seit Monaten liegen wir mit ihm im Krieg. Er hat Orks in Dienst genommen, Wolfreiter und übles Menschengesindel. Und er hält die Pforte gegen uns besetzt, so dass wir damit rechnen müssen, von Osten und Westen zugleich angegriffen zu werden. Mit einem solchen Feind ist schwer fertig zu werden. Er ist ein gerissener und wandlungsfähiger Zauberer, der in vielen Gestalten erscheint. Bald tritt er hier auf, bald da. Meistens sagt man als ein alter Mann in Mantel und Kapuze, Gandalf sehr ähnlich, wie viele sich nun erinnern. Seine Spione schlüpfen durch jedes Netz, und seine Unheilsvögel fliegen frei umher. Ich weiß nicht, wie das noch enden wird. Mir ahnt Böses, denn nicht alle seine Freunde, so scheint mir, wohnen in Isengard. Doch wenn du ins Haus des Königs kommst, wirst du selbst sehen. Willst du nicht kommen? Drückt mich die Hoffnung, die mir sagt, dass du mir als Retter aus Not und Ratlosigkeit gesandt bist? Ich werde kommen, wenn ich kann, sagte Aragorn. Komm gleich, sagte Eomer. Elendils Erbe wäre wahrhaftig eine Verstärkung für Eorls Söhne in dieser bösen Zeit. Eben jetzt wird in der Westemnet eine Schlacht geschlagen, und ich befürchte, dass sie schlecht für uns ausgeht. Überhaupt bin ich ohne Erlaubnis des Königs hierher in den Norden geritten, und in meiner Abwesenheit ist sein Haus nur wenig bewacht. Aber meine Kundschafter hatten mir vor 3 Nächten gemeldet, dass ein Haufen Orks vom Ostwall herabkam, darunter manche mit Sarumans weißem Wahrzeichen. Ich befürchtete das Schlimmste, ein Bündnis zwischen Orthanc und dem dunklen Turm. Und daher ritt ich mit meiner Eored aus, den Männern von meinem Hausvolk. Wir überholten die Orks vor 2 Tagen bei Anbruch der Nacht, kurz vor dem Saum des Entwaldes. Dort haben wir sie umzingelt, und gestern Morgen haben wir die Schlacht geschlagen. 15 Männer habe ich verloren, und leider auch 12 Pferde, denn die Orks waren zahlreicher, als wir erwartet hatten. Andere waren zu ihnen gestoßen, die aus dem Osten über den großen Strom gekommen waren. Ihre Fährte ist deutlich zu sehen, etwas nördlich von hier. Und wieder andere waren aus dem Wald gekommen, große Orks, die auch das Zeichen der weißen Hand von Isengard trugen. Diese Art ist stärker und kriegerischer als alle anderen. Dennoch haben wir ihnen den Garaus gemacht. Aber wir sind zu lange fort gewesen. Man braucht uns im Süden und im Westen. Wollt ihr nicht mitkommen? Überzählige Pferde haben wir, wie ihr seht. Für dein Schwert gibt es Arbeit. Und auch für Gimlis Axt und Legolas Bogen hätten wir Verwendung, wenn sie meine unbedachten Worte über die Herrin des Goldenen Waldes verzeihen wollen. Ich sagte nur, was in unserem Lande jedermann sagt, und lasse mich gern eines Besseren belehren. Ich danke dir für deine freundlichen Worte, sagte Aragorn, und von Herzen gern würde ich mit dir reiten. Aber ich kann meine Freunde nicht im Stich lassen, solange noch Hoffnung ist. Da bleibt keine Hoffnung, sagte Eomer. An den Nordgrenzen wirst du deine Freunde nicht finden. Doch sie sind nicht zurückgeblieben. Unweit des Ostwalls fanden wir ein deutliches Zeichen, dass zumindest einer von ihnen dort noch am Leben war. Vom Wall bis zu den Höhen aber fanden wir keine andere Spur von ihnen. Und keine Fährte ist zur einen oder anderen Seite hin abgezweigt, oder ich müsste allen Spürsinn verloren haben. Was glaubst du dann, was aus ihnen geworden ist? Ich weiß es nicht. Es könnte sein, dass sie mit den Orks erschlagen und verbrannt worden sind. Doch dies kann nicht sein, sagst du, und ich befürchte es nicht. Ich kann nur vermuten, dass sie vor der Schlacht in den Wald davongeschleppt wurden, vielleicht schon bevor ihr die Feinde umzingelt hattet. Kannst du beschwören, dass keiner euch auf diese Weise entkommen ist? »Ich könnte schwören, dass kein Ork entkommen ist, nachdem wir sie gesichtet hatten«, sagte Eomer. »Wir haben den Waldrand vor ihnen erreicht, und wenn danach noch irgendwas lebend durch unseren Ring gekommen ist, dann war es kein Ork und müsste über elbische Kräfte verfügt haben.« »Unsere Freunde waren so gekleidet wie wir«, sagte Aragorn, »und an uns seid ihr bei Tageslicht vorübergeritten, ohne uns zu sehen.« »Das habe ich nicht bedacht«, sagte Eomer. »Wessen kann man noch gewiss sein bei so vielen Wundern? Alles wird so seltsam. Elb und Zwerg gehen gemeinsam bei Tag über unsere Wiesen. Leute sind der Herren des Waldes begegnet und sind doch am Leben. Und das Schwert kehrt wieder und zieht in den Krieg, das zerbrochen war, lange bevor die Väter unserer Väter in die Mark ritten. Wie soll ein Mensch urteilen, was in solchen Zeiten zu tun ist?« »Hat«, sagte Aragorn. »Gut und Böse ändern sich nicht von Tag zu Tag. Und sie sind auch für Elben und Zwerge nichts anderes als für Menschen. Man muss sie nur unterscheiden können, im Goldenen Wald ebenso wie im eigenen Haus.« »Wohl wahr«, sagte Eomer. »Ich zweifle nicht an dem, was du sagst. Und mir ist auch nicht unklar, was ich von Herzen gern tun würde. Doch bin ich nicht frei, in allem nach eigenem Ermessen zu handeln. Es ist gegen unser Gesetz, Fremden nach ihrem Belieben durch unser Land ziehen zu lassen, es sei denn, der König selbst hätte es ihnen erlaubt. Und noch strenger ist das Gebot in diesen Zeiten der Gefahr. Ich habe dich gebeten, freiwillig mitzukommen. Doch du willst nicht. Ungern beginne ich einen Kampf, bei dem 100 gegen 3 stünden. »Ich glaube nicht, dass euer Gesetz für einen solchen Fall gemacht wurde«, sagte Aragorn. »Und ich bin gar kein Fremder. Denn mehr als einmal schon war ich in diesem Land und bin mit dem Heer der Rohirrim geritten, obgleich unter anderem Namen und in anderer Eigenschaft. Dich habe ich noch nicht gesehen, denn du bist jung, aber mit deinem Vater Eomund habe ich gesprochen, und auch mit Theoden, Tengels Sohn. Nie hätte in früheren Zeiten ein Großer dieses Landes einen Mann von einer Fahrt wie der meinen abzuhalten versucht. Meine Pflicht jedenfalls ist klar, weiterzugehen. Höre nun, Eomunds Sohn, du musst dich entscheiden. Hilf uns oder lass uns wenigstens ziehen. Oder versuche nach deinem Gesetz zu verfahren, dann werdet ihr weniger sein, wenn ihr in den Krieg oder zu eurem König zurückkehrt.« Eomer schwieg einen Moment. »Beide sind wir in Eile«, sagte er dann. »Mein Trupp wartet ungeduldig auf den Befehl zum Aufbruch, und mit jeder Stunde wird unsere Hoffnung geringer. Dies ist nun meine Entscheidung. Ihr könnt gehen, und ich leihe euch auch Pferde. Nur um eines bitte ich. Wenn eure Suche, ob erfolgreich oder vergebens, beendet ist, kommt mit den Pferden über die Endfurt nach Meduseld, das hohe Haus in Edoras, wo Theoden seinen Sitz hat. Damit sollt ihr ihm beweisen, dass ich nicht falsch geurteilt habe. Mein Schicksal und vielleicht auch mein Leben hängt davon ab, dass du Wort hältst. Enttäusche mich nicht. Du hast mein Wort, sagte Aragorn. Staunen und vielen finsteren oder bedenklichen Blicken nahmen die Reiter Eomers Befehl auf, die übrigen Pferde den Fremden zu leihen. Aber nur Eotain wagte einen offenen Einwand. »Das mag ja noch angehen für diesen Herrn, der von gondorischem Stamm zu sein behauptet«, sagte er. »Doch wer hätte je gehört, dass ein Pferd der Mark einem Zwerg anvertraut werden könnte?« »Niemand«, sagte Gimli, »und sei unbesorgt. Es wird auch niemand je hören. Lieber laufe ich, als mich auf den Rücken eines so großen Biestes zu setzen, ob du es mir nun gönnst oder nicht.« »Aber du wirst nun reiten müssen, oder du hältst uns auf«, sagte Aragorn. »Komm, du sollst hinter mir sitzen, Freund Gimli«, sagte Legolas. »Dann ist alles gut, und weder musst du dir ein Pferd leihen, noch dich abmühen, es zu lenken.« Für Aragorn wurde ein großes, dunkelgraues Pferd gebracht, und er saß auf. »Hasufil heißt es«, sagte Eomer. »Möge es dich gut tragen, und zu einem glücklicheren Geschick als Garulf seinen gefallenen Reiter.« Ein kleineres und leichteres, doch eigenwilliges und feuriges Pferd wurde für Legolas gebracht. Arod hieß es. Legolas jedoch bat darum, dem Tier Sattel und Zaumzeug abzunehmen. »Das brauche ich nicht«, sagte er, sprang mühelos auf den Rücken des Tieres. Zur Verwunderung aller war Arod zahm und gefügig und ging auf Zureden hierhin und dorthin. Dies war die elbische Art des Umgangs mit allen guten Tieren. Gimli wurde hinter seinen Freund hinaufgehoben, und er klammerte sich an ihm fest. Er fühlte sich dort ebenso fehl am Platz wie Sam Gamgee in einem Paddelboot. »Lebt wohl und möget ihr finden, was ihr sucht«, rief Eomer. »Kommt nach Meduseld, so schnell es geht, und mögen unsere Schwerter hernach Seite an Seite glänzen.« »Ich komme«, sagte Aragorn. »Und ich komme auch«, sagte Gimli. »Die Sache mit Frau Galadriel steht noch zwischen uns. Artig von ihr zu reden, muss ich dich noch lehren.« »Wir werden sehen«, sagte Eomer. »So viel Merkwürdiges ist geschehen, dass es mich nicht wundern soll, unter den liebevollen Streichen einer Zwergenaxt die Schönheit einer Dame lobpreisen zu lernen. Lebt wohl!« So trennten sie sich. Sehr schnell waren die Pferde von Rohan, und als Gimli sich bald darauf umblickte, war Eomers Trupp schon klein und weit entfernt. Aragorn blickte sich nicht um. Tief über Hasufels Hals hinabgebeugt verfolgte er im Reiten die Spur. Nicht lange, und sie waren am Ufer der Endwasser. Und dort fanden sie die andere Spur, von der Eomer gesprochen hatte, und die vom Hügelland im Osten herabkam. Aragorn saß ab und untersuchte den Boden. Dann sprang er wieder in den Sattel und ritt ein Stück weit nach Osten, sich immer auf einer Seite der Spur haltend, um die Abdrücke nicht zu überreiten. Dann stieg er wieder ab, lief hin und her und betrachtete überall den Boden. »Da ist nicht viel zu erkennen«, sagte er, als er zurückkam. »Die Hauptspur ist zertreten von den Reitern, die auf dem Rückweg hier vorübergekommen sind. Auf dem Weg hierher müssen sie näher am Fluss entlang geritten sein. Doch diese Spur, die von Osten kommt, ist frisch und deutlich. Ich sehe nirgends einen Abdruck von Füßen, die in die andere Richtung gegangen wären, zurück zum Anduin. Wir müssen nun langsamer reiten und auf jedes Zeichen und jeden Fußabdruck achten, der verraten könnte, dass jemand nach links oder rechts abgewichen ist. Von hier an muss den Orks klar gewesen sein, dass sie verfolgt wurden. Sie könnten versucht haben, die Gefangenen wegzuschaffen, ehe sie eingeholt wurden.« Während sie voranritten, bedeckte sich der Himmel. Niedrige, graue Wolken zogen über das Hügelland herauf. Immer näher kamen Fangorns bewaldete Hänge und wurden langsam dunkler, als die Sonne nach Westen wanderte. Von einer seitlich abzweigenden Spur sahen sie nichts. Aber hier und da kamen sie an der Leiche eines Orks vorüber, der auf der Flucht vor den Reitern gefallen war, mit einem grau gefiederten Pfeil im Rücken oder im Hals. Endlich, Als der Nachmittag zu Ende ging, kamen sie an den Waldrand, und auf einer Lichtung zwischen den ersten Bäumen fanden sie die Reste des großen Scheiterhaufens. Die Asche war noch heiß und qualmte. Daneben lag ein großer Haufen Helme und Panzer, gespaltene Schilde, zerbrochene Schwerter, Bogen, Pfeile, Wurfspieße und anderes Kriegsgerät. Auf einem Pfahl in der Mitte stak ein dicker Orkkopf. Das weiße Abzeichen am zerbeulten Helm war noch zu erkennen. Ein Stück weiter, in der Nähe des Flusses, wo er aus dem Wald hervorströmte, war ein neu aufgeworfener Grabhügel. Das nackte Erdreich mit frisch gestochenen Grassoden bedeckt, von 15 in den Boden gerammten Speeren umringt. Aragorn und seine Gefährten suchten weit und breit auf dem Schlachtfeld umher, aber das Licht nahm ab und bald brach ein trüber, nebliger Abend herein. Als es Nacht wurde, hatten sie noch keine Spur von Merry und Pippin gefunden. »Mehr können wir nicht tun«, sagte Gimli traurig. »Seit wir an Tol Brandir vorüberkamen, sind wir vor viele Rätsel gestellt worden. Aber dies ist das Schwierigste. Ich würde vermuten, dass die verbrannten Knochen der Hobbits nun mit denen der Orks vermengt sind. Eine schlimme Nachricht für Frodo sollte er je davon erfahren.«